Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung All My News hielt die Nordseitversammlung Gyeongnam gegen Krieg und für Frieden am 22. August im Rathaus des Bezirks Südgyeongsang eine Pressekonferenz ab und verlangte die Zurücknahme des Beschlusses zur Saturnierung, den Stopp der Kriegsübung und den Abschluss eines Friedensabkommens. Und der Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tonglu zufolge lehnte die nationale Aktion gegen die Saturnierung am 23. August auf einer Pressekonferenz vor dem südkoreanischen Verteidigungsministerium den Vorschlag zum Wechsel des Grundstücks für die Saturnierung ab und beriefen die Gläubigen der vier Religionen, und zwar die Katholiken, Christen, Buddhisten und Urbuddhisten in den Städten Daejeon und Sejong und dem Bezirk Sucheongcheong am 24. August in Daejeon eine gemeinsame Pressekonferenz für Frieden der Koreanischen Halbinsel ein.